Bitch, ich zähl die Scheine. Im Maserati Spider und die Staatsanwaltskanzlei plant einen Undercover-Einsatz, denn ich stapel Millionen. Aber Millionen, ich hab zwar noch keine Milliarden, aber Millionen. Ey yo, ich steig in den Wagen, Koffer voller Dollarscheine, Bitch, vorbei sind die kleinen Tage. Denn heute bestell ich die 2 Zentner Ware über die Bluetooth-Freisprecherlage, durchstreife die Straße, versiege das Koka. Breites Grinsen im Gesicht wie der Joker, komm mal heim, gib es deiner Bitch in meine Wurzel, verliere dabei der Mille in der Ritze vom Sofa. Und gebe kein Fick, ich bin Businessman, meine Bankrenditen, habe nur Absätze wie Transvestiten. Ich sitze in dem Lamborghini, die Chick auf dem Beifahrersitz hat den Kopf unterm Lenkrad. Ich zünde die Kippe an, gebe dem Mittelsmann dann den Stoff aus dem Fenster. Havana, Bitch, an der Copacabana, Bitch, Ray-Ban, Made Man wie Roman Abramowitsch. Und in Afrika fehlt es an Trinkwasserressourcen. Bei mir werden am Polterabend Ming-Vasen zerworfen. Mehr Gold als ein Maya-Tempel. Hood-Business undercover, Prada-Mente voller Flex. Yeah, der kanadische Mac mit charismatischem Lächeln im Kanarien, gelben Ferrari F60. Bitch, mach den Weg frei. Anhalten am Zebrastreifen, Fehlanzeige, Meterbreite. Für Flatscreen-TV, mag ich steig aus und verteil das Flex in den Streets. Cash in den Jeans von Calvin Klein, keine Seltenheit wie Elfenbein. Die Felgenschein im Sonnenuntergang, du versuchst mich abzuziehen und ich komm mit 100 Mann. Havanna-Rauch steigt in den Himmel empor, zum Killer geboren, wie die Kinder des Zorns. Undercover Big Boss, K.O. Doppel-L-E-G-A-H, die Kette schimmert im Lichtschein des Monds. Den Essen, ich steppe den Club und schleppe 100 Girls ab. Die Brustmuskeln zeichnen sich unterm Shirt ab. Mein junger Körper unzerstörbar. Wie eine Blackbox, ich deal die Crack Rocks. Zieh die Tech, komm in dein mieses Drecksloch. Schieß dich weg mit einem präzisen Headshot. Und deine Sis ruft, yo, ich krieg sein Laptop.